einer neuen TagView Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Und diesmal wollen wir so einen kleinen News-Rundumschlag machen. Zum einen haben wir Neuigkeiten zu Fedora, zu Android. Wir haben Neuigkeiten über Nvidia Linux Treiber, OwnCloud und ein wenig Netzpolitik natürlich auch im Programm. Dann natürlich etwas Neues zum Firefox und dann natürlich auch noch etwas zu Haiku, unser Teil 3, zu was macht der BOS bzw. was macht Haiku so besonders. Und da wollen wir uns heute über das Media Kit unterhalten. Also alles vollgepackt in diesem Programm, das ein wenig ja improvisiert ist, weil ich einen etwas, ja, nach meinem Umzug einen 3G-Internetzugang habe, der gedrosselt wird auf GPRS-Geschwindigkeit. Das heißt, dass das Ganze natürlich dann etwas improvisierter daherkommt und nicht vielleicht ganz so tagesaktuell ist, wie man es sonst von einem TechView-Podcast erwarten könnte. Das bitte ich dann also zu entschuldigen. Aber fangen wir direkt an mit dem allerersten Thema, dem allerersten interessanten Thema. Fangen wir, glaube ich, am besten mal an mit dem interessantesten Thema, so finde ich zumindest. Es wurde jetzt endlich geschafft. Nvidia hat es nun endlich geschafft, seinen neuen Treiber, seinen offiziellen Linux-Nvidia-Treiber X-Render-konform zu machen, so dass man tatsächlich mit der neuen Beta-Version des Treibers in der Version 302.07, ihr seht, man hat endlich die 200er-Schwelle oder die 300er-Schwelle überschritten und hat die 200er-Schwelle hinter sich gelassen. Also 302.07, diese Beta-Version unterstützt auch endlich Render-Support 1.2 und 1.3. So kann man zum Beispiel dann auch das Vergrößern und Verkleinern und auch das Rotieren seines Bildschirms mithilfe des Nvidia-Treibers und X-Render bzw. des Render-Supports dann leisten. Das heißt, man ist jetzt nicht mehr auf ein externes Tool von Nvidia angewiesen, um zum Beispiel Multi-Monitoring-Support mit Clone-Modus oder Extended, also einen erweiterten Display, einrichten zu können, sondern das kann man jetzt tatsächlich mit den schon standardmäßig ausgelieferten Tools der Linux-Distributionen, die ja meistens auch auf dieser Render-Technologie vom X-Server basieren, kann man dann einsetzen. Das ist sehr erfreulich. Die Beta-Version ist halt eben schon draußen. Es gibt auch einen Eintrag im Forum, der noch einmal alles beschreibt, was es dort denn an Funktionen und Features jetzt schon gibt und womit man das Ganze dann ausprobieren kann. Es gibt dann auch die Links dazu für die 64-Bit-Version und natürlich auch für die 32-Bit-Version. Ältere GeForce-Karten, ältere Nvidia-Karten werden dann mit einer neueren Version des 96er-Treibers bzw. des 71er-Treibers unterstützt. Ob da allerdings dann dieser X-Render-Support mit eingebaut wurde, ist fraglich. Ich schätze, nach alledem, was ich in Nvidia kenne, hat man das dort leider nicht gemacht. Das heißt, man muss also schon eine moderne Karte haben, um auf diesen Komfort nicht verzichten zu müssen. Das also zu Nvidia. Dann gab es auch diese Woche was Hochinteressantes, nämlich das sogenannte Xobot OS hat es geschafft, Android, die komplette Android-API, die man eigentlich braucht, um Programme auszuführen oder wenn man Programme für Android schreiben möchte, eben die komplett auf C# zu portieren und hat dann ja daraus eben ein System gebaut, das sich dann Xobot OS nennt. Und es ist natürlich dadurch, dass es halt jetzt nicht mehr alles in Java abläuft, schon mal eine deutliche Ecke schneller geworden auch. Und Xamarin ist das Unternehmen, was eben Xobot OS gebaut hat. Xamarin kennt man vielleicht noch aus einer etwas längeren Geschichte mit GNOME, aber vor allen Dingen letztlich dadurch, dass sie halt Mono entwickelt haben, also die .NET-Implementierung eben auch für iOS und Android gefahren haben. Und jetzt ist natürlich dann auch sehr, sehr spannend, wie es mit diesem Xobot OS weitergehen wird. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich das eventuell, wenn es vor allen Dingen in Sachen Speed sehr schnell ist, eventuell sogar durchsetzt, auch dann vielleicht mal auf einer ein oder anderen Handy, Smartphone dann gesichtet werden kann. Weil es ja durchaus Sinn macht, dass man zum Beispiel bei etwas ja, leistungsschwächeren Prozessoren, die etwas weniger Strom dann brauchen, ein System einsetzen kann, das sehr beliebt ist und trotzdem in Sachen Geschwindigkeit dann nicht hinterherhinken muss. Da bin ich aber echt mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird. Noch gespannter bin ich, ob vielleicht damit jetzt auch und dann auch in Sachen Mainstream endlich mal so das Ganze losgeht, dass wir dann auch vermehrt jetzt die Möglichkeit bekommen, vielleicht auch Android-Applikationen auf dem Desktop ausführen zu können. Da fragen sich natürlich einige, ja, wozu denn Android-Applikationen auf dem Desktop? Dafür sind sie ja eigentlich nicht gemacht. Es gibt ja hier und da einige Applikationen, die dann doch recht interessant wären, die mal zum Beispiel auf einem Desktop laufen zu lassen. Oder zumindest für die Synchronisation, gerade bei Mails oder geschriebenen Texten oder Notizen oder sowas, wäre es vielleicht sinnvoll, dass man nicht immer irgendwie das Ganze importieren müsste oder erstmal exportieren, dann importieren müsste auf seinem Desktop, sondern dass man die Applikation direkt ausführen kann auf seinem Desktop und direkt auf seine Daten zugreifen kann. Also dieses Konzept, was Ubuntu auch vorgestellt hat, beziehungsweise was Canonical für Ubuntu vorgestellt hat mit dem Ubuntu für Android, wo man dann also auch eben die Integration des OS mit dem Android-Smartphone hat. Das wäre, glaube ich, durchaus schon interessant. Und mit Xobot OS hat man vielleicht auch die Möglichkeit, sowas umzusetzen. Ich werde euch den Link auf jeden Fall dranhängen zu diesem ganzen Xobot OS, das also jetzt .NET, Android in .NET bzw. C-Sharp nachimplementiert hat, was doch hoch interessant ist. Dann gibt es noch eine kleine Neuigkeit. OwnCloud. Ihr habt es ja alle schon mal gehört zumindest, OwnCloud, die Möglichkeit, sein eigenes, seinen eigenen Cloud-Dienst, sein eigenes, ja, sein eigenes Ubuntu One, sein eigenes SkyDrive oder Google Drive oder seine eigene Dropbox quasi auf seinem Server zu installieren. OwnCloud hat ja einige Clients auch rausgebracht. Für Linux gibt es einen Client und ich glaube auch für Windows gibt es einen Client, aber für die mobilen Systeme fehlte bisher ein Client. Jetzt gibt es einen Android-Client, der einem ermöglicht, halt eben auf OwnCloud zuzugreifen, direkt also mit einem nativer Client, womit man dann direkt zugreifen kann. Man muss nicht übers Web-Interface gehen, hat auch die Möglichkeiten dann auch, so wie ich das sehe, Sachen hochzuladen auch. Das heißt, man kann vom Handy direkt, wenn man Fotos geschossen hat oder sowas, die dann auch direkt hochladen. Und also viel mehr als ja, hochladen und surfen ist da momentan noch nicht drin. Ich glaube, die Synchronisierungsfunktion, die fehlt noch. Die ist ja mittlerweile schon in den Desktop-Applikationen enthalten von OwnCloud und bieten damit schon die gleiche Funktionalität wie eben so eine Dropbox oder ein Voila oder andere Anbieter eben an. Und für iOS ist auch eine Version geplant, ist allerdings noch nicht fertig. Die wird allerdings in, so sagt man, 4 bis 6 Wochen dann tatsächlich auch rauskommen, beziehungsweise im App Store von Apple dann verfügbar sein. So entwickelt sich OwnCloud so immer mehr zu einer Alternative, die durchaus ja Sinn macht, wenn man Daten vielleicht vorhalten möchte auf einem Server oder teilen möchte auf einem Server und sich ja nicht so sicher ist, ob man das bei Ubuntu One, bei der Dropbox oder bei anderen Anbietern tatsächlich so machen kann und möchte, wie man das denn will. Also Datensicherheit ist hier natürlich gefragt. Verschlüsselung kennen wir alle, aber was passiert, wenn irgendwie Dropbox einen Server verliert und die Daten sind futsch? Dann hat man natürlich Pech gehabt. Und aus dem Grund ist vielleicht, wenn man ganz genau weiß, wo jetzt meine Daten stehen, nämlich bei mir zu Hause im Keller, in meinem Server oder sowas, dann ist man vielleicht ein bisschen beruhigter. Also OwnCloud jetzt auch als Android-App, eine sehr, sehr nette Sache, kann man sich durchaus anschauen. Es gibt News von Fedora. Erst einmal Fedora 17 ist in der Beta-Version erschienen, das habe ich ja schon beim letzten Mal irgendwie erklärt. Und jetzt ist es auch soweit, dass für Fedora 18 die ersten Pläne gemacht worden sind. Und so sieht es halt aus, dass Fedora 18 dann im November 2012 erscheinen soll. Aber wir kennen das ja bei Fedora, da verzögert sich das meistens auch immer um einen Monat. Das heißt, wir können dann vielleicht auch pünktlich zu Weihnachten mit einem Fedora 18 Release dann rechnen. Die Planung geht momentan noch nicht so weit, dass man weiß ganz genau, was für Features dort eingebaut werden sollen oder welche Features da geplant sind. Man muss natürlich sehen, Fedora 17 ist noch nicht veröffentlicht, soll jetzt erst im Mai rauskommen und also Ende Mai soll es rauskommen. Und deshalb konzentriert man sich da eher drauf. Allerdings hatte man anscheinend doch genug Zeit, noch sich einen neuen Namen auszudenken. Und da ist ja, glaube ich, Fedora ungeschlagen mit den allerletzten Namen, die sie hatten. Lovelock, damit hat es ja angefangen mit der Kuriosität Fedora 16. Jetzt Fedora 17 alias Beefy Miracle. Also viele an den Kopf fassen, die wissen, dass das ein Name eines Hotdogs ist. Wo man sich dann denkt, ja okay, wenn man in der Fedora-Community vielleicht drinsteckt, kennt man den Running Gag, dass man halt das Ganze nach einem Hotdog benennt, aber ganz ehrlich, ein Release, ein fertiges Release, wo Leute eventuell auch den Namen ergoogeln könnten, das wirkt nicht so seriös, muss man ganz ehrlich sagen. Fedora 17 soll also bald erscheinen, hat halt eben diesen lustigen Namen Beefy Miracle und man hat quasi diesen Namen, ja, dieser Namensgebung ist man weiterhin gefolgt und hat jetzt Fedora 18 Spherical Cow genannt, also eine sphärische Kuh. Ich weiß nicht, was sie sich da ausgedacht haben und es gibt auch schon erste Stimmen, die ja schon beim letzten Release-Namen laut wurden, dass man dann überlegt, ob man eventuell die Release-Namen nicht komplett weglässt, wenn sie so bescheuert sind, oder ob man den Prozess für das Erstellen dieser Release-Namen nochmal ändert. Es gab ja, also ich erinnere mich noch, also zumindest vor dem Lovelock-Vorfall gab es ja doch relativ gute Namen auch, Leonidas zum Beispiel, gab es dort als Namen, fällt mir da ein, Jules Verne, also Verne als Namen, um eine Anspielung an Jules Verne und so weiter und so fort. Also da gab es auch Namen mit einem Hintergrund, sagen wir mal so, der ein bisschen was größer war und der Sinn gemacht hat. Und jetzt verschwimmt das allmählich so zu einer Lachnummer und das ist so ein bisschen traurig. Hoffentlich wird Fedora selber nicht zu einer Lachnummer mit dem nächsten Release. Da müssen wir halt mal schauen. Ich werde das sicherlich dann auch weiterverfolgen und dann auch Fedora 17 mal ausgiebig testen. Es läuft ja auf meinem PC, wo ich eben den Podcast normalerweise aufnehme. Das werde ich dann, glaube ich, bis dahin geschafft haben, den auch aufzubauen und dann den später für die Aufnahmen hier zu verwenden. So, dann gibt es noch ein bisschen Interessantes von Firefox bzw. der Firma Mozilla, die ein neues Design für Firefox vorgestellt hat, das im Herbst 2012 dann tatsächlich final angekündigt werden soll. Dieses neue Design soll ein einheitliches Design sein, das leichter ist als das ursprüngliche Design, was man jetzt kennt, das auf der Xul Engine basiert, das dann einheitlich vor allen Dingen zwischen allen Plattformgrenzen sein soll, nicht nur Windows, Linux und Mac, sondern auch Android und iOS. Da soll das Ganze dann tatsächlich einheitlicher sein. Und ja, die ersten Screenshots kann man sich schon anschauen. Das sieht sehr futuristisch aus, muss man ganz ehrlich sagen. In Sachen Android-Version hat man da ganz klar, ganz deutlich auf eben ein neues, modernes Design gesetzt, das relativ wenig Platz auch verbraucht, relativ wenig Funktionsknöpfe standardmäßig bietet. Man hat oben links in der Ecke standardmäßig nur den Knopf für das Erzeugen eines neuen Tabs, der dann so halb geschwungen in der Ecke angezeigt wird. Dann kommt die Adresszeile, dann kommt eine Möglichkeit, Favoriten zu speichern, die Webseite neu zu laden bzw. zu pausieren und ein weiteres Menü aufzurufen. Und das ähnelt schon sehr stark dem Chromium-Design, was man standardmäßig ja vom Desktop her kennt. Eine Vorwärts-Zurück-Taste wird in die Adresszeile eingebaut. Das heißt, neben dem normalerweise dem Icon, was für die Webseite angezeigt wird, dem Fav-Icon, den Favorite-Icon, wird auch eben gerade in dieser Adresszeile auch etwas kleiner dann dargestellt, der Zurück- und oder dann halt auch der Vorwärts-Button. Das ist jedenfalls so geplant. Hochinteressant ist, dass es bereits schon einige interessante Screenshots eben gibt von der UI, nicht nur im groben grafischen Modus, sondern also im Wireframe oder sowas, sondern tatsächlich auch schon so, dass es aussieht, als ob es schon implementiert worden wäre. Und da gibt es halt einige Möglichkeiten, das auf Android zum Beispiel zu sehen, wie die Bookmarks gesucht werden können und wie man sich das anzeigen lassen kann, wie dann die Anzeige für die Tabs aussieht. Die Tabs sollen weiterhin bei der Android-Version links angeordnet sein in einer Spalte und die lässt sich dann halt aufziehen und dann kann man zwischen den verschiedenen Reitern wechseln. Also das hat sich nicht geändert. Das war ja bei der mobilen Version immer schon so, dass es an der rechten Seite angeordnet ist. Ist sehr gut angeordnet, weil man da mit dem Daumen natürlich sehr gut drauf kommt. Was ein bisschen schade ist, ist, dass natürlich das Schließen der Tabs, da gibt es immer Probleme, da muss man also sehr genau draufklicken und es ist dann mit der Daumenbedienung dann doch nicht so einfach. Schön ist, dass auch die History jetzt auch links in der Tab-Ansicht angezeigt werden soll. Das heißt, da soll es eine Möglichkeit geben, neben neuen Tabs oder bereits vorhandenen Tabs umzuschalten zur History und dann kann man in einer Übersicht sehen, was man letzten Tag oder letzten Monate angesurft hat. Das Menü oben rechts, das quasi so eine Art Kontextmenü darstellt, soll eben auch einheitlich über Desktops und über den Smartphone bzw. auch Tablet-Markt eingeblendet werden, soll dann natürlich aber auch spezifisch was einblenden, das heißt auf dem Tablet bzw. auf dem Smartphone wird das Ganze natürlich in einem Menü dargestellt, dieses Kontextmenü, das dann natürlich touchfreundlich ist und das einem dann erlaubt, zum Beispiel die Seite zu sharen mit Freunden und so weiter und so fort, Einstellungen natürlich aufzurufen oder auch das Programm zu schließen, aber auch Add-ons können natürlich aufgerufen werden und einige andere Sachen können natürlich da auch gemacht werden, um zum Beispiel den Firefox ein bisschen besser konfigurieren zu können. Also insgesamt der Firefox hochinteressant, die neue UI in Sachen Firefox für den Desktop hat sich auch einiges getan. Dort gibt es ja einige hochinteressante Screenshots zu, die man sich auch anschauen kann. Dort soll es eine einheitliche Oberfläche geben für Windows, für Mac und für Linux, die so aussieht, dass quasi ja, viele Sachen in die Tab-Zeile, die ganz oben angeordnet sein wird, also jetzt standardmäßig ganz oben eingebaut sein wird, ohne einem Kontextmenü oder einem Firefox-Knopf links oben. Also links oben soll stattdessen dann halt ein Home-Button erscheinen, der einem zur Homepage führt. Dann, so sieht es zumindest in den Screenshots aus, soll es dann im Grunde genommen ja diese Quick-Launch-Item oder feste Reiter geben für Twitter oder für andere Kanäle, die dann links, rechts neben dem Symbol für eben die Homepage aufgezeigt werden sollen. Ansonsten, wie man es kennt, halt ganz rechts neben dem Tabs dann eben der Plus-Button, um neue Tabs aufzurufen und dann darunter eben die Adresszeile mit Vorwärts- und Zurückknopf bzw. nur Zurückknopf, wenn man den Vorwärtsknopf nicht braucht, einer Möglichkeit, die Webseite als Favorit zu speichern und halt eben diesem Kontextmenü bzw. weiteren Add-ons, die vielleicht auch angezeigt werden können. Das soll einheitlich halt über alle ja Plattformgrenzen hinaus funktionieren. Bei Mac-Systemen sieht das so ein bisschen seltsam aus, muss ich ganz ehrlich sein, weil das erinnert mich so an das Mac Software Center, was dort das Mac App Center, der Mac App Store, der da installiert ist, der ja auch in die Titelzeile im Grunde genommen viele Menüpunkte mit reingepackt hat und eine etwas dicke, breitere Titelzeile hat. Das soll jetzt bei dem Entwurf für Firefox, dem neuen Firefox Kilimanjaro Design auch sein. So heißt übrigens das Design, was diese Designstudie, die man vorgestellt hat. Dass das Menü verschwindet, ist zumindest unter Windows interessant, weil unter Mac ist klar, da wurde die Menüzeile ja sowieso nicht da angezeigt. Bei neueren Linux-Distributionen wie Ubuntu zum Beispiel gibt es ja auch ein globales Menü. Da macht es auch Sinn, dass es nicht angezeigt wird. Aber wo das jetzt hin verschwinden wird, das weiß man nicht so ganz genau. Für Windows-User zum Beispiel ist das noch nicht so ganz genau bekannt. Und dann gibt es halt eben dieses Kontextmenü, das auch bei der Windows-Version zumindest ja nicht wie ein herkömmliches Menü daherkommt, sondern auch eher wie ein Touchscreen-Menü daherkommt mit großen Symbolen, mit darunterliegendem Text, damit man weiß, was man macht, also für Drucken, fürs Speichern der Webseite, für die History zum Anzeigen, für das Einstellen von verschiedenen Sachen, setzt man da tatsächlich auch ein bisschen auf Touch, vielleicht auch im Zuge von Windows 8, was ja dann auch auf Touchscreens laufen wird, ist das vielleicht auch angedacht. Ansonsten sehe ich wenig, also große Veränderungen in diesem Design. Man wird weiterhin auf diese Pop-Up-Blasen, die neben dem oder unter dem Pfeff-Icon quasi angezeigt werden, zum Speichern von Inhalten, Webseiteninhalten bzw. eingetragenen Formularen oder Passwörtern oder auch zum Installieren von Add-ons wird man halt weiterhin eben auf diese Methode setzen und das Ganze sieht halt auch deutlich gut aus. Ein anderes Konzept, was auch interessant ist, was auch angedacht ist, auch für die Bedienung auf Touchscreens ist die Möglichkeit, dass man, oder auf Tablets halt eben, ist die Möglichkeit, dass man halt ähnlich wie eben bei Windows 8 auch, oder gerade wegen Windows 8, dann auch eine Bedienung am unteren Bildschirmrand durchführt und eine Bedienung am oberen Bildschirmrand. Das heißt, unten kriegt man eine Menüzeile angezeigt, die im Grunde genommen das obere rechte Kontextmenü ablösen sollen. Und man kriegt die Tabs eben am oberen Bildschirmrand angezeigt, ähnlich wie eben bei dem Internet Explorer 10, glaube ich, ist es, oder 11, den man bei der Windows 8 Beta gesehen hat. Ähnlich dem Windows 8 Konzept soll es auch eben für Bookmarks, History und den meistbesuchten Seiten so eine Art Kachelansicht geben, die man dann durchscrollen kann. Und da gibt es halt auch schon die ersten Konzepte eben, die auf Windows, auf dieses Windows 8 Design dann setzen. Das heißt, es wird wahrscheinlich eben für Windows 8 eine extra Metro-Oberfläche geben und die wird auch dann wahrscheinlich auch mit diesem Kilimanjaro Design zusammenarbeiten. Das widerspricht mir so ein bisschen natürlich dem Konzept, dass man überall das gleich aussehen lassen möchte. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man natürlich auch vielleicht diese Android-Bedienung, die man hat, dann auch auf dem Windows-System bringt. Natürlich ist das Windows-System anders aufgebaut und man will es natürlich einheitlich irgendwie aussehen lassen, aber also einheitlich zum Rest des Systems, aber trotzdem, also ich würde es mir wünschen, wenn der Firefox auf jeder Plattform irgendwie gleich aussieht, dass man den auch gleich bedienen kann und dass man die Menüelemente dann nicht suchen muss. Ganz ähnlich verhält es sich auch auf Smartphones, da wird es auch eine Version extra für Windows-Geräte geben, so wie es aussieht. Und ansonsten wird es natürlich für Android-Geräte weiterhin diese Version geben, die so ein bisschen angelegt ist, natürlich auch an die große Tablet-Version von Android. Da wird sich also nichts Großartiges ändern, das wird fast 1:1 aussehen. Sehr schön ist, dass man auch daran arbeitet, den Web-Inspector bzw. das Pendant zum Web-Inspector im Firefox, also zum Anpassen der Webseite, zum Darstellen der Elemente, dass man da sehr, sehr stark dran arbeitet, das deutlich besser zu machen und vielleicht sogar besser zu machen als das, was im Chrome oder im WebKit bereits eingebaut ist. Auch mit der Möglichkeit, bestimmte Elemente zu markieren, also mit der Maus drüber zu hovern und dann zu sehen im Quelltext, was das jetzt ist, was für Properties, was für Eigenschaften dann für das Element dort gesetzt worden sind und dann halt eben auch live diese Eigenschaften dann zu verändern, so wie man es denn gerade will. Das ist also, nehme ich schon mal an, eine sehr, sehr gute Idee, die dann auch noch in dieses Kilimanjaro-Projekt mit weiter einfließen wird. Ansonsten wird es auch weiterhin die Personas geben, also eine Möglichkeit, das Theme zu wechseln für den Firefox und fest integriert, fester Bestandteil ist halt das, was mit Firefox 12 auch eingeführt wird, die Möglichkeit halt eben eine Tab-Übersicht bzw. eine Übersicht von den meistgenutzten Webseiten zu sehen in einer groben Übersicht. Allerdings auch das von Chromium bekannte Apps-Konzept, dass also neben den meistgesehenen Webseiten auch noch die Möglichkeit besteht, zu einem Reiter Apps zu gehen, wo man Applikationen sehen kann, die man ausführen kann, soll jetzt beim Firefox tatsächlich auch übernommen werden. Nun ja, viel Spannendes also zum Firefox. Ich habe so ein bisschen lamentiert über das neue Design, aber ich finde es sehr, sehr spannend, dass man daran arbeitet, dass man viele Elemente wiederfindet von anderen Webbrowsern, wo man also tatsächlich auch gelernt hat. Allerdings dann auch natürlich viele neue Dinge auch entdecken kann und das ist, glaube ich, eine sehr schöne Sache, wie ich finde. Und der Firefox, eine solide Weiterentwicklung. Da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird im Herbst. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja. Ja, von diesen Technik-News kommen wir so langsam zu einem netzpolitischen Thema. Es hat ja diese Woche die Republika in Berlin wieder mal angefangen, beziehungsweise die größte, ja, das größte Internettreffen überhaupt in Deutschland, vielleicht sogar in ganz Europa, wo es halt um die allgemeine Entwicklung des Internets geht und wohin die ganze Reise gehen wird. Und dort hat zur Eröffnung Eben Moglen gesprochen, der Rechtsanwalt von der Free Software Foundation, Professor für Rechtsgeschichte übrigens auch an der Columbia Law School in New York. Und halt eben Rechtsanwalt der Free Software Foundation. Und der hat halt eben eine Eröffnungsrede gehalten, die so ein bisschen nachdenklich macht und die so das positive Stimmen über das Internet und bei der Republika allgemein irgendwie das Betonen des Positiven im Internet so ein bisschen gedämpft hat, weil er sehr stark gewarnt hat, dass das Internet uns tatsächlich zu versklaven bedroht oder uns droht zu versklaven. So sieht es halt momentan aus, dass zum Beispiel, wenn wir auf Webseiten gehen, wo wir was lesen wollen, wir nicht die Möglichkeit haben, anonym das irgendwie lesen zu können, weil es eben da ein Cookie gibt, hier das Facebook Like Me, der Facebook Like Me Button, der auch IP-Adressen von Leuten erfasst, die beispielsweise nicht bei Facebook sind, sodass man deren Identität rausfinden kann und so weiter und so fort. Und sehr lustig hat er das dann zusammengefasst in dem Zitat: Die Dinge, die wir lesen, lesen uns. Das stimmt im Grunde genommen, wenn wir was Bestimmtes lesen wollen, dann werden wir gleichzeitig auch ausspioniert, beziehungsweise unsere Daten werden dann auch gelesen. Und das sieht er so als eine Bedrohung für die Freiheit und die freie Meinungsäußerung vor allen Dingen. Und vor allen Dingen, hochinteressant, kommt er auch mit Beispielen von Leuten, die tatsächlich es versucht haben, dann Sachen im Internet zu lesen, beziehungsweise auch zu machen und das dann anonym. Die Sachen müssen nicht unbedingt illegal sein, sondern man versucht halt nur anonym im Internet zu surfen. Und da kommt meistens auch der Staat immer daher, auch demokratische oder vermeintlich demokratische Staaten kommen daher und mit der Standardkeule, ja, habt ihr denn was zu verbergen? Ihr habt bestimmt was zu verbergen, wenn ihr anonym sein oder anonym bleiben wollt. Und dann werden die Leute tatsächlich auch repressiv behandelt. Ein Beispiel, was Eben Moglen da genannt hat, ist Phil Zimmerman. Phil Zimmerman ist der Erfinder des Mailverschlüsselungssystems PGP. Und der muss tatsächlich unter Repressionen leiden. Er wird überwacht im Grunde genommen. Und das ist halt schon harter Tobak, der da erzählt wurde. Und es gibt da ja ein paar Vergleiche auch. Und also er betont vor allen Dingen, dass die Freiheit im Internet gefährdet ist und dass man auf jeden Fall darüber nachdenken soll und dass man auf jeden Fall als Internetgesellschaft, als Gesellschaft, die sich im Internet bewegt, darauf achten soll, dass wir die Freiheit nicht Stück für Stück, also Freiheit, die unsere Vorfahren sich erarbeitet haben, dass wir die nicht Stück für Stück abgeben unter dem Mantel der Sicherheit oder Ähnlichem. Und das ist, denke ich mir, ja, eine sehr nachdenkliche Rede gewesen, als Eröffnungsrede vor allen Dingen, aber es zeigt ja auch so ein bisschen, wo die Reise hingeht, wenn man gerade auch überlegt, unter dem Deckmantel des Urheberrechts werden ja auch mit Gesetzen wie CISPA oder Gesetzesvorschlägen wie CISPA in den USA, PIPA und bei uns ACTA in Europa, vor allen Dingen werden ja bereits Dinge versucht, die vor 10, 15 Jahren undenkbar gewesen wären, einmal undenkbar gewesen wären, weil das Internet natürlich noch nicht so einen Stellenwert gehabt hat, beziehungsweise gar nicht existiert hat wie heute. Und dann zum anderen natürlich undenkbar gewesen, weil die Leute sich das nicht hätten mit sich machen lassen, was jetzt gemacht oder geplant wird und das alles halt eben unter dem Deckmantel der Sicherheit gemacht wird. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Vortrag. Ich bin mir sicher, dass es den Vortrag später auch zum Runterladen gibt. Ich werde auf jeden Fall mal das Wichtigste, also den Link zumindest mit den wichtigsten Zitaten von Eben Moglen mal verlinken, auch zur Reaktion. Es gibt ja einige Leute, die dann auch eine Reaktion zu diesem ganzen Thema hatten, und ich habe ja so ein bisschen versucht zu erklären, wie das so aus meiner Sicht aussieht, dass er auf jeden Fall ganz klar einen Punkt angesprochen hat, der heutzutage nicht aus den Augen zu verlieren sein sollte, gerade bei den Leuten, die halt im Internet eine Stimme, eine Macht haben, die sehr laut sein können, die sehr viel bewirken können, dass die dann halt tatsächlich darauf achten, dass wir da ein Stück unserer Freiheit im Internet tatsächlich auch nicht aufgeben. Ja, von diesem etwas ernsten Thema kommen wir zu einem Thema, das jetzt auch was mit Urheberrecht zu tun hat, aber ein bisschen mehr natürlich mit der Netzpolitik selber auch. Und vor allen Dingen die Urheberrechtsdebatte, die hat ja vor einigen Tagen doch immer noch für Aufruhr gesorgt, vor einigen Wochen. Und ich habe ja auch immer darüber berichtet. Und jetzt gab es eben ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs, des Gerichtshofes zu Programmiersprachen, die tatsächlich nicht urheberrechtlich geschützt werden können. Das heißt, eine Programmiersprache, sei es zum Beispiel C-Sharp oder C oder C++ oder Java, JavaScript, Perl, Python, was es dort alles gibt, dass das nicht urheberrechtlich geschützt werden kann. So hat das zumindest das EuGH begründet. Und da gibt es zum Beispiel in der Pressemitteilung, die auch als PDF vorliegt, zum Beispiel folgende Erklärung. Und das kann ich ja kurz mal zitieren, zumindest in ganz kurzer Form. Weder die Funktionalität eines Computerprogramms noch die Programmiersprache oder das Dateiformat, die im Rahmen eines Computerprogramms verwendet werden, um bestimmte Funktionen des Programmes nutzen zu können, stellen eine Ausdrucksform dar. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass eben diese Programmiersprachen im Grunde genommen keine kreative Leistung sind, die halt urheberrechtlich geschützt werden kann, wie zum Beispiel ein Buch, wo man halt eine bestimmte Geschichte dann geschrieben hat, wo man eben diese Geschichte sich rechtlich schützen kann und diese Idee der Geschichte rechtlich schützen kann. Ließe man nämlich zu, dass die Funktionalität eines Computerprogramms urheberrechtlich geschützt wird, würde man zum Schaden des technischen Fortschritts und der industriellen Entwicklung die Möglichkeiten eröffnen, Ideen zu monopolisieren. Das ist die Begründung und das ist, glaube ich, der wichtigste Satz an dem Ganzen, die dann ganz deutlich zeigt, dass das Gericht hier mal verstanden hat, worum es überhaupt geht. Weil wenn es tatsächlich möglich wäre, dass eben Programmiersprachen urheberrechtlich geschützt werden könnten, dann gäbe es halt die Möglichkeit, tatsächlich halt eben die Nutzung dieser Programmiersprachen auch einzuschränken und damit halt auch den technischen Fortschritt aufzuhalten, indem halt einigen Leuten, die sich eben beispielsweise es nicht leisten können, für eine Programmiersprache eine Lizenz zu kaufen, weil das wird ja dann sicherlich darauf hinauslaufen, wenn Programmiersprachen urheberrechtlich geschützt würden, dann könnte es tatsächlich so laufen, dass wir dann tatsächlich keine Möglichkeit haben, eigene Programme zu schreiben, Free-Software-Programme, die halt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, die natürlich aber auch mit viel Arbeit verbunden sind, aber natürlich wäre dann die Nutzung dieser Programmiersprache nicht frei möglich und das ist halt das, was eben das Problem ist. Es wäre genauso unsinnig, dass man sagen würde, man würde Kochrezepte urheberrechtlich schützen lassen. Ich weiß nicht, ob das bei uns möglich ist, ich glaube, es ist nicht möglich. Es wäre jedenfalls genauso unsinnig, dass man Kochrezept oder Teile davon schützen lassen könnte, weil dann könnte man sagen, okay, hier hat jemand mein Kochrezept genommen und hat dazu noch Eier und Butter reingetan, was immer das auch sein mag, was er dann da gemacht hat. Es wäre natürlich dann auch nicht möglich, dann könnte man ihn auf eine unerlaubte Nutzung dieses urheberrechtlich geschützten Rezeptes verklagen. Das wäre dann natürlich auch ganz blöd. Auf jeden Fall, das ganze Urheberrecht und auch, ob das mit den Programmiersprachen macht, durchaus schon Sinn. Was immer noch eine große Gefahr dann darstellt, aus meiner Sicht, ist natürlich die Möglichkeit, sogenannte APIs zu nutzen oder nachzuprogrammieren. Das, was jetzt gerade abläuft mit dem Prozess Oracle gegen Google, wo Google ja im Grunde genommen die API von Java nachprogrammiert hat für ihre Dalvik Engine in Android, dass wenn das tatsächlich verboten gehört, dann kann ich, glaube ich, der Technikwelt auch gute Nacht sagen, weil dann gäbe es halt viele, viele Sachen nicht mehr so in der Form, wie wir sie heute haben und eine ganze Menge an Innovationen würden dann verloren gehen. Wenn es also nicht mehr möglich wäre, Programmiersprachen nachzuprogrammieren, dann würden .NET als Alternativen wie Mono würden wegsterben. Möglichkeiten, dass man irgendwie iOS-Programme programmiert, außerhalb von einem Mac-System, auf einem Windows- oder auf einem Linux-System mit Hilfe von irgendwelchen nachprogrammierten API-Sachen, Geschichten, wäre dann auch nicht mehr möglich. Eine Vielzahl von Sachen werden einfach nicht mehr möglich, wenn halt eben das auch durchkommt. Und deshalb ist es halt da auch in dem Fall sicherlich sehr, sehr wichtig, dass die Richter dort sehr genau drauf schauen und dann auch die richtige Entscheidung treffen, die dann nicht irgendwie eine ganze Industrie kaputt machen. Ja, weg von diesem ganzen Gerichtsgedönse kommen wir zu einem, etwas wieder, sagen wir mal, nicht ungewöhnlichen Fall von Politik mit in Sachen Doktorarbeiten. Dort gibt es nämlich, ich glaube, ich könnte es die Reihe fortsetzen, ich glaube, ich hatte schon vier Teile davon, jetzt schon den fünften Teil zur Doktorarbeit. Diesmal geht es um unsere Bildungsministerin Annette Schavan, die tatsächlich jetzt auch ein Schavan-Plug bekommen hat, wo sich Leute ihre Doktorarbeit anschauen und gucken, ob es dort einige auffällige Kopieraktionen gab zur Doktorarbeit von Annette Schavan, wobei man sagen muss, dass die Dissertation tatsächlich schon 32 Jahre alt ist. Das heißt im Grunde genommen, dass sie dann schon ein bisschen mehr gemacht hat, wenn sie es abgeschrieben hat, tatsächlich als der Gutenberg, der tatsächlich nur Copy und Paste, also Steuerung C, Steuerung V gedrückt hat. Die hat tatsächlich dann, wenn sie es abgeschrieben hat, dann von Hand noch gemacht. Da gehe ich stark von aus. Und hat das nicht einfach irgendwie mit dem Fotokopierer oder mit dem PC gemacht. Also das, die hat sich schon ein bisschen mehr angestrengt, könnte man sagen. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz ist das Ganze dann doch schon harter Tobak, würde ich mal sagen. Es sind ja jetzt schon einige Fälle aufgekommen von Doktorarbeiten, vermehrt bei Politikern, die halt eben, Plagiate waren im Grunde genommen. Schavan fordert natürlich erst einmal auf, sich das Ganze nochmal ganz genau anzuschauen, und sie meint, sie hätte das Ganze natürlich nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie verfasst. Das haben aber, glaube ich, alle gesagt, die irgendwie eine Doktorarbeit geschrieben hatten und wo dann Vorwürfe hochkamen, dass die irgendwie Plagiate wären. Das haben, glaube ich, alle bereits gesagt, und deshalb weiß man nicht, wie viel man da drauf Wert legt. Interessant ist halt nur, dass Ministerin Schavan halt eben für die Bildung zuständig ist in Deutschland, also unsere Bildungsministerin ist im Grunde genommen, und damit könnte man tatsächlich, wenn es jetzt auch tatsächlich rauskommt, dass sie ihre Doktorarbeit zu Großteilen abgeschrieben hat, würde es vielleicht auch zu einem weiteren Minister oder jetzt in dem Fall Ministerinnenrücktritt kommen. Und da bin ich mir relativ sicher, dass sie dann nicht so wie der Gutenberg lange dann sitzen und kleben bleibt auf ihrem Stuhl, sondern tatsächlich schneller gehen muss, weil sie halt eben Bildungsministerin ist und dann auch tatsächlich für eben solche Sachen zuständig ist. Und es wäre sehr beschämenswert, wenn es tatsächlich rauskommen würde, dass sie Großteile ihrer Doktorarbeit abgeschrieben hat. Es ist natürlich was schwierig, jetzt rauszufinden, was genau sie jetzt kopiert hat, beziehungsweise für sie selber natürlich auch etwas schwierig, jetzt ad hoc eine Antwort zu geben darauf, weil eben diese Doktorarbeit schon 1980 eben abgegeben worden ist und oder zumindest 1980 halt eben dazu geführt hat, dass sie einen Doktortitel bekommen hat. Deshalb muss man natürlich sehr darauf achten, was jetzt da geschieht weiterhin auf diesem Schavan-Plug-Wiki. Da kann man sich das Ganze nochmal anschauen und schauen, wie das Ganze momentan aussieht. Ich glaube, momentan wurden, wenn ich das richtig sehe, noch nicht so viele Stellen gefunden. Es wurden schon einige auffällige Stellen gefunden, aber natürlich ist Gutenberg mit 94,4% Seiten, die als Plagiate eingestuft werden, ich glaube, fast uneinnehmbarer Spitzenreiter bei allen Sachen. Und das muss man also dann weiterhin verfolgen. Also Netzpolitik in dem Sinne nicht lustig, aber auf jeden Fall schon interessant, dass halt eben Politiker meinen, einen Doktortitel haben zu müssen, auch wenn sie sich den erschleichen. Macht das die zu besseren Menschen oder besseren Politikern? Ich glaube nicht. Es schadet eher. Deshalb würde ich jungen Politikern erstmal vorschlagen, lasst das mit dem Doktortitel, wenn ihr braucht den nicht unbedingt. Ihr seht, wozu das hinführen kann. Es kann auch dazu führen, dass nach 30 Jahren eventuell man dann immer noch bestraft wird dafür, dass man halt vor 30 Jahren gecheatet hat. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Ja, kommen wir weg von der Netzpolitik, kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema. Wir haben jetzt natürlich dann auch wieder unser Haiku Teil 3 oder was macht den BOS so besonders, / was macht Haiku so besonders heutzutage. Teil 3 dreht sich alles um das Media Kit. Das Media Kit unter BOS bzw. Haiku ist ja im Grunde genommen nichts Revolutionäres heutzutage mehr, weil viele Systeme das mittlerweile auch übernommen haben. Aber damals, als BOS rauskam, war das was also Einmaliges. Das hatte, glaube ich, in der Form keiner bisher. Das Media Kit ist eine Möglichkeit, dass man eine zentrale Schicht hat, die sich um Multimedia-Aufgaben kümmert. Dazu gehören Sachen wie das Ansteuern von Webcams, das Ansteuern von Soundkarten, dessen Lautstärke, dessen Frequenz und so weiter und so fort. Allerdings auch das Abspielen und das Enkodieren, das Konvertieren von Mediadaten, egal ob Audio oder Video. Das heißt, das Media Kit ermöglicht einem, ähnlich wie bei Linux mit dem GStreamer-Projekt, wo man halt eben auch einen Audio- und Video-Encoder und Decoder hat, das Abspielen von Audio- und Videodateien, auch modernen Audio- und Videodateien. Bei Media Kit in Haiku ist mittlerweile auch ein FFmpeg-Wrapper mit eingebaut, der es dann einem ermöglicht, auf die ganzen Codecs, die FFmpeg bereitstellt, zuzugreifen und die dann zu benutzen, zumindest für das Abspielen von Musik und von Videodateien. Und da ist es halt sehr, sehr schön, da kann man halt auch eben aktuelle H264-Formate, WebM oder sowas, kann man ohne Probleme unter Haiku abspielen, weil halt eben dieses Media Kit das unterstützt. Das Schöne und Tolle dabei ist, wenn man eben neue Codecs hinzufügt, muss man nicht unbedingt den Player oder die Player, die auf dieses Framework setzen, dann eben aktualisieren, sondern die können das direkt abspielen, weil es halt eben nur ein neuer Codec in diesem Framework ist. Und das beschreibt auch schon, was das Ganze ist. Das Media Kit ist eine Art Framework für Multimedia-Sachen. Und gerade auch das Encodieren ist da sehr, sehr stark gefragt. Haiku ermöglicht natürlich gerade durch seine Multithreading-Fähigkeit, das haben wir ja im ersten Teil gelernt, sehr, sehr gut auch zu encodieren, und da bietet das Media Kit natürlich auch die vollen Stärken des Multithreadings, kann es ausreizen für eben die Codecs, die nativ sind. Was jetzt FFmpeg angeht, bei Haiku bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob das tatsächlich so ausgebaut ist, wie man sich das unter BOS hätte träumen lassen oder wie man sich das da hätte gewünscht. Da sieht es halt so aus, dass das Ganze über FFmpeg gejagt wird, und FFmpeg-Codecs, wissen wir, sind nicht unbedingt auf Multithreading ausgelegt. Da macht es natürlich mehr Sinn, obwohl es natürlich schwierig ist, dann diese Codecs auch für Haiku zu benutzen. Ich weiß, es gab einige Codecs von FreeVX, so hießen die damals, ein DivX-Codec, also ein MPEG-4-ASP-Codec, der für Haiku erschienen ist und der halt eben die Möglichkeiten hatte des Dekodierens über mehrere Prozessoren hinweg, und das schon im Jahre, ich glaube, das war 1999, wo das rauskam, da war das halt doch schon also deutlich besser als das, was man unter Windows oder unter Mac kannte. Da gab es ja noch keine Hardwarebeschleunigung, und trotzdem liefen Videos dort deutlich besser unter langsameren Prozessoren. Also ich kann mich erinnern, 233 MHz Prozessor, da hatte man doch schon zu kämpfen, was jetzt so DivX-Filmchen angeht. Die waren sehr stark komprimiert, aber man musste halt auch Prozessor-Power haben, um das Ganze auch abspielen zu können. Und da hatte BOS damals tatsächlich die Karten vorne und konnte das ohne Probleme abspielen, dank des Encoders, dank des Decoders. Und dank des Encoders konnte man auch wunderbar encodieren, und da macht das Media Kit im Zusammenhang mit dem Dateisystem auch eine ganze Menge Spaß, denn man konnte damals, das war auch, da hatten wir auch ganz große Augen bekommen, als man das gesehen hat, und kriegt man heutzutage vielleicht auch noch, wenn man nämlich, damals waren ja DVDs sehr berühmt und sehr beliebt, wenn man eine DVD rippen wollte, konnte man die DVD einlegen, das RIP-Programm starten, ein RAW-RIP starten, das war damals üblich, dass man DVDs nicht direkt in MPEG-4 oder sowas gerippt hat, sondern erstmal RAW gerippt hat, also im MPEG-2-Format gerippt hat, und konnte dieses MPEG-2-Format direkt in einen Encoder reinwerfen, also während es noch gerippt hat von der DVD, konnte man das direkt in einen Encoder reinwerfen, der hat dann gleichzeitig das auch in MPEG-4 encodiert, und die Geschwindigkeit, in der das Haiku gemacht hat, war halt so, oder BOS gemacht hat, war halt so schnell, dass das Ganze tatsächlich dann auch fast zeitgleich fertig war. Das heißt, war das Rippen fertig, war auch innerhalb von 5 Minuten, also je nachdem, wie schnell natürlich der Rechner ist, aber so in dem Zeitraum ungefähr konnte man damit rechnen, dass man halt auch schon das fertig gerippte Videoformat hat. Und das war halt damals relativ neu und relativ modern. Später gab es natürlich dann so Sachen, so Geschichten wie Handbrake, ein Programm, was man ja auch kennt, das auch auf das Media Kit erstmal aufgesetzt hat, das ursprünglich tatsächlich für BOS entwickelt worden ist und von da auch her kommt. Also nicht, wie fälschlicherweise einige behaupten, vom OS 10 System. Es ist tatsächlich ein Programm, was für BOS geschrieben worden ist und tatsächlich dann auch auf Media Kit sehr stark, auf das Media Kit sehr, sehr stark aufgesetzt hat und eben für dieses Rippen von DVDs ausgelegt war und Video-CDs. Und dann später dann für OS 10 auch erschienen ist, nachdem halt BOS tatsächlich komplett untergegangen ist und auch immer weniger User dann an BOS partizipiert haben. Und das ist halt auch eine der, glaube ich, berühmtesten Programme, die tatsächlich das Media Kit benutzt haben von Haiku und oder von BOS. Und das Media Kit heutzutage bei Haiku wurde natürlich ein bisschen ausgebaut. Es wurden einige Veränderungen gemacht, auch im Zusammenspiel mit der Soundkarte und dem Soundchip und so weiter und so fort. Da gibt es ja jetzt mittlerweile auch eine Schicht, die eben zwischen den, oder eine Möglichkeit, mit der man OSS-Treiber unter Haiku zum Laufen bringt, die jetzt nichts mit dem Framework von dem Media Kit zu tun hat, in dem Sinne. Allerdings musste da doch an ein oder anderen Stelle was angepasst werden. Ansonsten ist das Media Kit sehr gut ausgebaut, auch jetzt die FFmpeg-Unterstützung, das Vorwärts-Scrollen in einem Video-File ist natürlich sehr, sehr problematisch bei verschiedenen Codecs und so weiter und so fort, und deshalb muss das sehr gut gelingen, und das gelingt dem Haiku Media Player sehr, sehr gut. Und das Tolle ist, dass dieser Media Player halt nicht das einzige Programm ist, was eben auf dieses Media Kit zugreifen kann, sondern es gibt auch einen Media Converter, der eben auch auf dieses Media Kit zugreifen kann und einem ermöglicht, dann halt in verschiedene Formate zu konvertieren. Haiku bietet da momentan, glaube ich, mit DivX, also einem MPEG-4-Format, und ich glaube, Ogg Theora als Format momentan nur an. Also ist noch ein bisschen was beschränkt, aber man kann halt sehr leicht dann noch weitere Codecs hinzufügen. Das geht halt sehr, sehr einfach. Also insgesamt das Media Kit doch eine sehr, sehr moderne Erfindung, wenn wir darüber reden. Und auch heutzutage immer noch modern, wenn man das vergleicht mit weiteren Sachen. Und zu den weiteren Sachen werde ich dann in der nächsten Folge was erzählen, was Kurzes. Ihr seht, die Haiku-Folgen werden oder die BOS-Folgen werden jetzt etwas kürzer. Liegt daran, dass eben auch die Themen etwas, ja, kürzer sind in dem Sinne oder etwas in einer etwas kürzeren Zeit beschrieben werden können. Und beim nächsten Mal wollen wir uns um Translations oder Translatoren halt in Haiku kümmern oder BOS kümmern. Und dort gibt es halt auch eine sehr, sehr spannende und geniale Idee, wie man halt Sachen komplett anders lösen kann, als es bei anderen Betriebssystemen momentan der Fall ist. So, das war's auch schon für diese TechView Podcast-Folge. Ich habe knapp wieder 50 Minuten fast verschwafelt und eine ganze Menge auch wieder in Sachen News euch gebracht, in Sachen Linux-News. Da gab es ja einige interessante Themen. Und ansonsten auch in Sachen Netzpolitik, die Republika. Dort sind noch einige Livestreams, glaube ich, immer noch unterwegs. Auf jeden Fall, die Videos werden auch bald online gestellt. Momentan gibt es noch keinen Link, deshalb weiß ich noch nicht ganz so genau, ob ich einen online stellen kann. Ansonsten müsst ihr halt mal kurz gucken, ob es da von Videos gibt. Dann würde ich euch das empfehlen. Zumindest die Eröffnungsrede von Apple Moglen, die ist auf jeden Fall lohnenswert, sich anzuhören. Ansonsten, das war's für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.